Abschiede, Umbrüche, Neuanfänge, das sind alles Themen, die sich oft wie ein roter Faden durch ganz, ganz viele Songs der Popmusik ziehen. Die haben etliche große Songwriter zu einigen ihrer schönsten Lieder inspiriert. Vielleicht kann man unter anderem mal nennen Bob Dylan, Blood on the Tracks, 1974. Das hat er nach einer schmerzhaften Trennung geschrieben und das ist bei weitem nicht sein beliebtestes, aber bestimmt sein persönlichstes Album geworden. Und auch Will Sheff, das ist der Sänger der amerikanischen Band Okkervil River, der hat in den letzten Jahren mit vielen Veränderungen in seinem privaten und beruflichen Umfeld zu kämpfen gehabt und das hat ihn zum neuen Album Away inspiriert, das jetzt an diesem Freitag erscheint. Unser Kritiker Matthias Mauersberger, der ist hier, hat die Platte schon gehört, er ist jetzt hier im Studio. Zunächst aber mal eine ganz andere Frage, nämlich Will Sheff ist Amerikaner und den Okkervil-Fluss, also diesen Okkervil River, den gibt es ja tatsächlich, das kann man ergoogeln, aber der ist nicht in den USA. Wie kommt dieser Name zustande? Naja, der Name kommt tatsächlich durch eine Kurzgeschichte einer russischen Autorin namens Tatjana Tolstaja, die Will Sheff, den Sänger von Okkervil River, während seines Literaturstudiums sehr fasziniert hat. Er hat mal Literatur studiert. Und die Band wiederum wurde Ende der 90er Jahre in New Hampshire gegründet, in einem kleinen Dorf von drei Schulfreunden und bezieht sich absolut gar nicht auf die russische Kultur, sondern auf die amerikanische Musiktradition. Country, Indie, Rock, Folk. Wir hören mal einen Song, Okkervil River, Rest in Peace. Hey my little baby, pointing at the sky's amazing in the lake now. All of the sensation in no space on earth to place it where it's safe now. You've got a big day coming, a big day coming now. Gather crowd around me in the gutter where you found me, help me stand now. My body, it is aching and my poor old heart is breaking and I'm so freaked out. Sie hören Deutschlandradio Kultur und das neue Album von Okkervil River, Away. Matthias Mauersberger, der hat das Album schon gehört und wir haben jetzt gerade diesen Song gehört, Okkervil River, Rest in Peace, also Ruhe in Frieden. Und dieser Song, der klang ja gerade am Anfang auch schon so wie eine Todeserklärung, traurig, ziemlich müde fast schon in der Stimme. Mhm. Abschied, ist das ein großes Thema, auch Abschied an die eigene Band? Total. Will Sheff hat die Songs des neuen Albums tatsächlich in einer für ihn sehr harten und wie er selbst sagt, in einer seltsamen Zeit geschrieben. 2013 erschien ja das letzte Album der Band, The Silver Gymnasium, und das klang tatsächlich noch sehr viel fröhlicher, sehr viel beschwingter. Es ging auch um seine Jugendzeit, sein Aufwachsen in den New England States in New Hampshire. Und nach diesem Album holt ihn sozusagen der Ernst des Lebens ein. Seine damaligen Mitmusiker stiegen aus, er verlor sein Label und dann starb auch noch Sheffs Großvater, ein ehemaliger Jazzmusiker, sein großes Jugendidol. Und da stellte sich natürlich die Sinnfrage für ihn, wie geht's jetzt weiter? Ja, absolut. Aber also offensichtlich hat er ja die Band dann nicht aufgelöst. Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass es eben nun doch ein neues Album gibt? Naja, es kam so, dass er sich dann zurückbesonnen hat auf seine Musik und eigentlich die Flucht nach vorne ergriffen hat. Er ist in die Berge gezogen für einige Zeit, hat sich eingemietet in ein Haus von Freunden in den Catskill Mountains. Das ist etwa 160 Kilometer nordwestlich von New York. Und hier brach dann sozusagen alles aus ihm heraus. Er schrieb teilweise 14 Stunden am Tag Songs, zum Teil auch im Drogenrausch, im Psilocybin-Pilzrausch in der Natur nachts. Und die Texte sind dann natürlich auch sehr persönlich. Es geht zum einen um das Thema Tod, um seinen Großvater. Und im nächsten Song singt Sheff von seinem etwas zwiespältigen Verhältnis zur Musikindustrie. Me against something so big and abstract that I can't tell what it is. All while you're out there grinding on some poor girl who is backstage at the 6.8 Rock Fest. The Industry heißt dieser Song von Okkervil River und dem neuen Album Away. Will Sheff, der Sänger, der hat ja seit fast 20 Jahren diese Band. Der ist eigentlich das einzige konstante Bandmitglied. Mhm. Und der hat ja, das hast du anfangs schon erwähnt, Matthias, mit der Musikindustrie so gemischte Erfahrungen gemacht. Wie viel Autobiografisches steckt denn in dieser Abrechnung mit der Musikindustrie, die wir gerade gehört haben? Tatsächlich einiges. Okkervil River wurden Mitte der Nullerjahre für kurze Zeit mal sehr gehypt. Damals so im Zuge des Folk-Rock-Revivals. Sie waren damals für ein Album bei der EMI, beim Major-Label, und hatten auch ein paar kleine Hits. Aber so richtig groß wurde das Ding dann nie. Will Sheff schaut jetzt in diesem Song natürlich wehmütig zurück. Hm. Denkt an die gute alte Zeit, als er Musik wirklich noch aus Leidenschaft gemacht hat und ja, damit eben noch kein Geld verdienen musste. Und da geht es natürlich auch um die Frage, ja, wie man heutzutage als Musiker um die 40 eigentlich weitermacht, wenn die Musikindustrie immer prekärer wird und so langsam auch wegbricht einfach. Und natürlich auch immer neue, junge Gesichter und Stimmen haben. Absolut, will. Genau. Du hast eingangs auch schon erwähnt, dass er sich für dieses Album in den Wald zurückgezogen hat, um da an diesen neuen Songs zu arbeiten, also in die Berge und in die Natur. Inwieweit hat sich das denn auf diese Platte ausgewirkt? Es klingt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber man kann es tatsächlich hören, dass er alleine in den Appalachen saß, auf seiner Akustikgitarre einfach Tag und Nacht herumgeschrammelt hat. Die Songs sind sehr ruhig, sehr intim, sehr nahbar, zum Teil aber auch skizzenhaft, sehr lang, 6 Minuten lang. Man hört beispielsweise aber auch ein Windspiel leise vor sich hinklimpern, in einem Stück im Hintergrund zwitschern die Vögel. In den Texten geht es dann immer wieder um Seen, Bäume, Flüsse, also auch hier die Natur sozusagen als Rückzugsort, mhm, passend zum Thema Abschied. Und das ist natürlich auch alles ein uraltes romantisches Symbol. Ne? Und klingt damit natürlich fast schon ein bisschen konventionell. Man könnte, wenn man jetzt böse ist, auch sagen bieder. Aber Okkervil River, die haben ja ganz lange sozusagen auch von dieser progressiven Haltung gelebt, dass sie eben klassisches Amerikaner, aber mit Folk zusammenmischen können. Und Will Sheff selbst hat ja in Interviews gesagt, dass er unter anderem Lou Reed als Inspiration sieht, The Velvet Underground. Er hat ja selber Literatur studiert, er hat, mhm, mal als Musikjournalist gearbeitet. Also da ist so viel. Was ist davon in diesem neuen Album übrig geblieben? Gott sei Dank doch noch einiges. Auch die neuen Songs sind nicht einfach nur Folk, sondern man hört hier Elemente aus dem Psychedelic Rock der 60er, sogar aus der modernen klassischen Musik. Will Sheff hat zum ersten Mal ein Streichensemble mit dabei. Seine neuen Mitmusiker kommen aus der New Yorker Avantgarde und Jazzszene auch. Und auch in den Texten geht es nicht nur um die Natur, sondern immer wieder auch um das urbane Leben. Will Sheff sagt aber selber, dass dieses neue Album tatsächlich sein Lieblingsalbum sei. Das lässt natürlich auf eine weitere Zukunft der Band hoffen. Mhm. Auf jeden Fall ist Away aber ein Bruch in der Geschichte der Band, das muss man schon sagen. Und auch ein Befreiungsschlag, denn hier beginnt ja sozusagen die Karriere des Solomusikers Will Sheff. Und von dem kann man, denke ich, doch noch einiges erwarten. Das wird dann die Zukunft zeigen. Jetzt haben wir erstmal Away. Matthias Mauersberger hat es schon gehört. Am Freitag ist es dann für alle zu haben. Vielen Dank. Und wir hören noch ein Stück aus dem Album, nämlich Judy on a Street von Okkervil River. All day I'm gonna hit on the drum. Takes a little time for her to come. You're just a girl on a street. I'll take it away. Around what you say, and her whole world sadly sucks. While you were wishing you were young, you're just a girl.